War denn aber auch wirklich das religiöse Leben der Ketzer öffentlich offenkundig? Auch wenn uns die Quellen hierüber nichts verraten würden, so genügt schon einiges Nachdenken, um die Öffentlichkeit einzusehen. Eine regional geballte, zahlreiche Gemeinschaft, die eine ausgebildete Hierarchie besitzt, kann nur offenkundig, sichtbar vor aller Welt existieren oder überhaupt nicht da sein. Die Geheimhaltung scheitert einfach an der Menge. Zum Überfluss erfahren wir aus den Quellen die Bestätigung der Öffentlichkeit. Ein deutscher Inquisitor teilt uns mit, dass es in der Lombardei, der Provence und anderen Gegenden mehr Ketzerschulen mit mehr Schülern als Schulen der rechtgläubigen Theologie gebe, dass sie öffentlich disputierten und das Volk zu öffentlichen Gesprächen aufforderten, sie waren in Diözesen regelrecht organisiert, Seite 141. Abgesehen davon, dass es vor dem 15. Jahrhundert keine Inquisitoren der katholisch-römischen Überkirche gegeben hat, hören wir hier aus den Quellen historisch Wahres. Die Ketzerei war eine Angelegenheit breitester Öffentlichkeit, das heißt, sie existierte in der Form wohlorganisierter, durchaus öffentlicher Regionalkirchen. Wie sich die Quellen übrigens auch bezüglich der Frage der ketzerischen Organisation drehen und winden, können wir zum Beispiel von dem Zeitgenossen Moneta erfahren. Er hat uns die erstaunliche Nachricht hinterlassen, bei den Waldensern bestände zwar die dreifache Gliederung des kirchlichen Amtes, Diakonie, Presbyter, Bischöfe als Forderung der Sekte, setzte aber gleichzeitig dabei voraus, dass dieselbe trotzdem diese Ämter nicht habe. Ketzerische Regionalkirchen haben im Mittelalter also bestanden. An dieser Tatsache ist bereits aufgrund unserer bisherigen Beweisführung nicht mehr zu zweifeln. Wir wissen sogar noch Genaueres. Da vor dem 15. Jahrhundert noch keine katholische Universalkirche existierte, so kann es bis dahin überhaupt nur ketzerische, das heißt romfreie Partikularkirchen gegeben haben. Einige Zusatzbeweise für die bereits ermittelte Tatsache der heretischen Regionalkirchen sollen dies Kapitel beschließen. Dass Böhmen an der Schwelle der Neuzeit eine abgeschlossene evangelische Regional- bzw. Nationalkirche besaß, gesteht die Überlieferung selbst ein. Notgedrungen zwar, denn es ließ sich wirklich nicht vertuschen. Nur entstellen die Quellen den Tatbestand dahin, dass diese Ketzerkirche erst ganz kürzlich durch den Einfluss des Reformators Hus von der großen, einigen katholischen Universalkirche abgefallen sei. In Wahrheit bestand die böhmische heretische Regionalkirche als solche unabhängig von Rom seit langem. Hus hat nichts Neues geschaffen, sondern nur Altes fortgesetzt. Wie steht es mit England? Hier berichten die Quellen, dass ebenfalls ein Reformator, Wycliffe, den Versuch unternommen habe, die Christen Englands aus dem Verbande der Universalkirche zu lösen und eine romfreie ketzerische Nationalkirche zu begründen. Wiederum wird die Sache auf den Kopf gestellt, indem man von einem Abfall der Engländer von der Universalkirche orakelt. Auch wenn ein zeitgenössischer englischer Chronist erzählt, dass die Sekten der Wyclifiten und Lollarden die Hälfte des Volkes oder gar die Mehrheit für sich gewonnen hätten, so schimmert auch die Wahrheit nur trübe durch. Denn auch in England konnte es vor dem 15. Jahrhundert keine Anhänger der noch nicht existierenden römischen Großkirche geben, sondern wer überhaupt Christ war, der war damals Ketzer. Interessant ist folgende mysteriöse Angabe eines deutschen Zeitgenossen. In der Chronik Heinrichs von Diessenhofen, der 1376 gestorben sein soll, erzählt dieser Schriftsteller so nebenbei eine alte Prophezeiung, nämlich im Jahre 1350 werde es zwei Päpste geben, einen in Rom und einen in London. Der englische Papst werde der rechte und der römische der falsche sein. Diese Prophezeiung ist gar keine Prophezeiung. Sie enthüllt zwar etwas, aber nicht die Zukunft, sondern die Vergangenheit. Das heißt, das Bestehen einer wohlorganisierten englischen Nationalkirche, einer romfreien nationalen Kirche selbstverständlich. Auch Wycliffe hat, wie wir oben schon darlegten, nichts Neues geschaffen, auch er hat lediglich bereits Bestehendes umgemodelt. Vollends brauchte er seine englischen Mitchristen nicht zum Abfall von der Romkirche aufzustacheln, denn nicht ein Christ war damals schon römisch-katholisch. Und Deutschland? Von Ballungen der Ketzer in Südwestdeutschland hörten wir bereits, was allein schon auf fest organisierte, öffentlich wirkende Regionalkirchen hindeutet. Aber die Quellen plaudern noch mehr Geheimnisse aus. Man höre und staune, im 13. Jahrhundert galt Deutschland allgemein als mit Ketzern angefüllt. In jeder Diözese hatten sie einen Bischof, dem sie den Namen des jeweiligen katholischen Inhabers dieses Amtes beilegten. Sie behaupteten sogar, einen Papst zu besitzen, der Gregor heiße, so dass sie beim Verhör schwören konnten, sie teilten den Glauben des Bischofs und des katholischen Papstes Gregor. Seite 375. Was erstaunt und sprachlos ist man über solch verruchte Schlauheit der deutschen Ketzer. In jeder Diözese, behaupten sie, habe sie neben dem katholischen Bischof ihren eigenen evangelischen Bischof. Und wie heißen ihre Ketzerbischöfe? Genauso wie die katholischen. Dazu noch eine weitere interessante Nachricht. Die katholischen Bischöfe hätten wegen ihrer Lauheit und Milde gegen die Ketzer direkt getadelt werden müssen. Steckten sie mit ihren evangelischen Kollegen unter einer Decke? Oder waren sie gar identisch mit den heretischen Amtskollegen? Dann hätten wir ja den schönsten Beweis für die Existenz einer mittelalterlichen, ketzerischen deutschen Nationalkirche. Wir wissen, dass die Quellen hier in der Tat historisch Wahres ausplaudern. Nur sind sie auch diesmal nicht ganz bei der Wahrheit geblieben. Inwiefern nicht? In den folgenden Kapiteln wird der Leser hierüber Aufklärung finden. Gar mancher wird jetzt mit dem Einwande nicht länger zurückhalten können. Dieser sehr naheliegende Einwand lautet: Wenn es vor dem 15. Jahrhundert keine römische Universalkirche gegeben hat, dann konnten doch auch vor dieser Zeit keine katholischen Inquisitoren Ketzer verfolgen und verbrennen lassen. Gewiss nicht. Gab es noch keine katholische Universalkirche, so gab es auch noch keine römischen Inquisitoren. Aber, so ruft mancher Leser jetzt aus, was in aller Welt konnte dann die römisch-katholischen Väter der Fälschungsaktion veranlassen, ihre Kirche mit dem Makel der Ketzerverfolgungen und Verbrennungen zu beflecken, wenn tatsächlich in jener frühen Zeit von der römischen Kirche solche Verfolgungen nicht geschehen waren und auch gar nicht geschehen konnten? Man beschmutzt doch nicht so leichtsinnig und unnötig das eigene Nest. Hierzu bemerke ich erstens: Die Verfolgung und Ausrottung von Ketzern bedeutet, oder sollen wir sagen bedeutete, für den katholischen Christen nicht nur keine Beschmutzung, sondern ganz im Gegenteil, eine für Gott und seine katholische Kirche verdienstliche, rühmliche Tat. Zweitens, wie sollten denn die Väter der Fälschungsaktion das Verhältnis der katholischen Universalkirche zu den Ketzern anders darstellen, als sie es getan hatten? Nämlich selbstverständlich als Kampf gegen die Häresie, wenn sie durch die Generaltendenz ihrer Geschichtsfälschung gezwungen waren, lügnerisch die Existenz der Universalkirche als seit alters her zu behaupten und mit gefälschten Quellen zu belegen. Wer A sagt, der muss auch B sagen. Und wer Geschichte fälschen will, muss sie so fälschen, dass sein Erzeugnis zumindest wie historisch echt erscheint. Weiter: Nichts verstärkt den Schein der Echtheit gefälschter Überlieferung so außerordentlich als die Taktik der Fälscher, gelegentlich mit voller Absicht Ungünstiges von sich bzw. von seiner Sache zu berichten. Und die Väter der Fälschungsaktion waren sehr schlaue Taktiker.